Dokumentation. Das Trapez. Wir müssen den Menschen die Gelegenheit dazu geben, uns richtig zu verstehen. Darum sprechen wir überhaupt von unseren Dingen. Darum haben wir das alles wahrgemacht. In eindeutiger Weise nennen wir das Gute, was wir kennen, und schaffen so die Basis für unser Wirken. Diese Basis haben wir ausgebaut. Irgendwann haben wir uns getraut, auch von jenen Dingen zu schreiben, die schrecklich gewesen sind. Da ist dieses Buch entstanden. Die Kosmologie des Grauens ist eine, die wir so untertitelt haben, weil sie Brücken zu solchen Momenten baut, die für nichts gut gewesen sind. Wir sind davon ausgegangen, dass diese Welt so ist, wie sie besteht. Dafür braucht sie keine Berechtigung. Sie war zuerst da. Nur weil sie so ist, wie sie besteht, hat es überhaupt eine Chance für uns Menschen gegeben, so zu werden, wie wir jetzt sind. Also haben wir in diesem Buch über Yoga von eigenen Schwächen und Irrwegen gesprochen, weil es sie gegeben hat. Das ist nichts gewesen, mit dem man seine Mitmenschen begeistern kann. Die Notwendigkeit zur Klärung der eigenen Bezüge ist uns in diesem Dasein vorgegeben. Wer richtig verstanden werden möchte, muss sie aufzeigen. Sonst könnte man nicht begreifen, was uns ausmacht. Doch das Gebiet der schlechten Worte ist auch eines der zusätzlichen Gefahren. Wieder und wieder haben wir Polizei gespielt und diese Dinge bereinigt. Was wir berichtet haben, hat die Basis von uns erweitert. Das Gute, Wahre und Richtige hat für ihren Bestand gesorgt.